religious leaders that have shocked this. Hello? Hello? Hello? Perhaps you need another shot. Bless me, Father, for I have sinned. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir schreiben das Jahr 1996. Die britische Boygroup Take That gibt ihre Trennung bekannt. Die Nachricht bringt tausende Fans in einem Ausmaß aus dem Gleichgewicht, dass in mehreren Ländern, auch in Deutschland, aufgrund der völligen Überlastung von Notfalltelefonen gesonderte Seelsorge-Hotlines eingerichtet werden müssen, um mit der bis hin zu Suizidgedanken reichenden Verzweiflung der Jugendlichen angemessen umgehen zu können. Im selben Jahr wird das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, aufgestellt. Die Folgen werden ähnlich unmittelbar deutlich, auch wenn sie anfangs auf deutlich weniger Interesse stoßen. Tatsächlich sind rechtsextreme Umtriebe beim KSK keine neue Erscheinung, die es erst seit 2017 in den Reihen der bisher streng abgeschotteten Truppe gegeben hätte. Das zeigt eine Chronik von Vorfällen seit der Aufstellung des KSK im September 1996. Schon Jahre vor der Gründung des KSK gibt es Berichte über rechtsextreme Vorfälle in der Kaserne Altenstadt. Unter anderem sollen drei Unteroffiziere bei einer Abschlussfeier den Hitlergruß gezeigt und Heil Hitler gerufen haben. Das bleibt aber vorerst unbemerkt. Bei Veröffentlichung eines Videos des Vorfalls im Jahr 1997 ist einer der Männer aktiver Kommandosoldat. Er wird vom Dienst suspendiert. Im selben Jahr tritt ein ehemaliger Soldat an die Presse, der sich 1995 zur Kommandokompanie in Nagold-Kalf gemeldet hatte, aus der später das KSK hervorging. Über seine Lehrgänge in sieben verschiedenen Kasernen schildert der Mann gegenüber der Berliner Zeitung, er habe in jeder Kompanie rechtsextreme Vorgesetzte und Vorgänge erlebt. Er schildert unter anderem das Singen von Wehrmachtsliedern, Schindereien und Nazisprüche. Das Verteidigungsministerium bestreitet die meisten Vorwürfe. Im Juni 2000 überfällt ein früherer KSK-Angehöriger auf einem Truppenübungsplatz in Stetten übende Soldaten und erbeutet 6 Pistolen und 1550 Schuss Munition. Nach mehrwöchiger Flucht stellt er sich der Polizei. Während des Gerichtsprozesses offenbart sich der 22-Jährige als rechtsextrem. Er gibt zu, weitere Überfälle sowie Anschläge auf Politiker, Medienunternehmen und Minderheiten in Deutschland geplant zu haben. Kommandosoldaten bringen bei Vorbereitung auf ihren Afghanistan-Einsatz Ende 2001 ein nachgemachtes Wehrmachtssymbol, das an Adolf Hitler Afrikakorps erinnert, auf Geländefahrzeugen an. Erst Jahre später wird der Vorfall durch den Stern publik. Das Verteidigungsministerium bestätigt den Vorgang, teilt jedoch mit, das Bild sei nicht verfassungswidrig. 2003 lobt der damalige KSK-Kommandeur Reinhard Günzel die antisemitische Rede des früheren CDU und heutigen AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann. Günzel dankt Hohmann für den, Zitat, Mut zur Wahrheit, er habe, Zitat, der Mehrheit unseres Volkes eindeutig aus der Seele gesprochen. Der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck, SPD, entlässt den Brigadegeneral daraufhin unehrenhaft aus der Bundeswehr. Der KSK-Hauptmann Daniel K. verschickt 2007 eine Drohmail an einen anderen Soldaten. Darin schreibt er, ich beurteile sie als Feind im Inneren und werde mein Handeln daran ausrichten, diesen Feind im Schwerpunkt zu zerschlagen. Er schließt mit den Worten, es lebe das heilige Deutschland. Gegen K. wird eine einfache Disziplinarmaßnahme verhängt. Zu einer Suspendierung kommt es erst 12 Jahre später aufgrund neuer Erkenntnisse. Inzwischen war K. im Dienstgrad aufgestiegen und sogar für die Ausbildung neuer Soldaten eingeteilt. Der KSK-Soldat André S. Beginn 2015 unter dem Alias Hannibal ein dichtes Netz verschiedener Chats und Chatgruppen aufzubauen. In den Gruppen tauscht man sich fortan über die Folgen der deutschen Flüchtlingspolitik und drohende Bürgerkriegsszenarien aus. Mindestens zwei weitere Kommandosoldaten sind Mitglieder des Chats. Einer von ihnen tritt ebenfalls als Administrator auf. Alle beteiligten KSK-Soldaten dienen damals in der 4. Einsatzkompanie, nur einer ist Teil der 2. Kompanie. André S. fällt außerdem als Mitbegründer eines Vereins auf, der nach eigenen Angaben ehemalige Spezialkräfte unterstützen soll. Der sich UNITA nennende Zusammenschluss macht in den Folgejahren Schlagzeilen, unter anderem wegen eines paramilitärisch anmutenden Trainings. Inzwischen ist der Zusammenschluss vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Extremistische Bezüge des Vereins oder seiner Mitglieder stehen weiter im Raum. Verantwortliche wiederum weisen den Vorwurf zurück. Soldaten der 2. Einsatzkompanie verabschieden im April 2015 mit einer Feier ihren scheidenden Kompaniechef Pascal D. Was sich dort abspielte, machen Monate später Journalisten publik. Die Rede ist vom Werfen mit Schweineköpfen, von Hitlergrüßen und Rechtsrock. Heute stellen Aufklärer fest, nach der Feier sei zum ersten Mal ein größerer Personenkreis des KSK unmittelbar in den Fokus gerückt und stehe, Zitat, zum Teil bis heute in dem Verdacht, rechtsextremistische Ansichten zu teilen. Intern beginnt das KSK-Disziplinarverfahren gegen mehrere der rund 60 bei der Feier anwesenden Soldaten. Doch sie führen kaum zu schnellen Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft wird ebenfalls aktiv. Am Ende steht ein rechtskräftiger Strafbefehl gegen Pascal D. Sein Fall muss auch heute, mehr als 3 Jahre danach, noch immer vor einem Truppendienstgericht verhandelt werden. BKA-Ermittler rücken im Auftrag der Bundesanwaltschaft im Herbst 2017 beim KSK in Calw an, wo sie im Rahmen eines Terrorverfahrens auch nach versteckten Waffen suchen. In der Kaserne werden sie nicht fündig, dafür entdecken sie an Wohnorten des als Zeugen geführten Kommandosoldaten André S. unter anderem Zünder von Übungshandgranaten. I will love you over. Februar 2019. Der bereits 2007 aufgefallene KSK-Offizier Daniel W. wird suspendiert. Ermittlungen des MAD ergaben, dass K. der identitären Bewegung und ihrem rechtsextremen Gedankengut zuzuordnen sei. Es folgen interne Konsequenzen und K. muss das KSK verlassen. Seine Entlassung als Soldat ist bis heute nicht abschließend geklärt, zuletzt lief ein Beschwerdeverfahren. Mai 2019. Die Taz berichtet über KSK-Spezialkräfte, die in Tunesien dem Afrikakorps der Wehrmacht gehuldigt haben sollen. Demnach schrieben diese bei dem Besuch eines Soldatenfriedhofs bei Tunis alarmierende Sätze ins dortige Gästebuch, Zitat, in Gedenken an unsere Gefallenen des Afrikakorps. September 2019. Der MAD verschärft intern seine Ermittlungen zu möglichen rechtsextremen Mitgliedern in Reihen des KSK. Die Einheit wird zum Arbeitsschwerpunkt erklärt und steht von nun an unter besonderer Beobachtung. Dezember 2019. Bild am Sonntag berichtet über eine seit Monaten laufende geheimdienstliche Operation des MAD gegen einen KSK-Unteroffizier, der demnach mehrmals in Afghanistan im Einsatz gewesen war. Auch zwei Stabsoffiziere stünden unter Verdacht. Sie sollen demnach auf einer privaten Feier des Unteroffiziers den Hitlergruß gezeigt haben, hieß es in dem Bericht. Mai 2020. Nach einem Hinweis, der beim MAD Anfang des Jahres eingeht, durchsuchen Ermittler des LKA Sachsen in Kolm das Privathaus und den Garten des Kommandosoldaten Philippsch, der seinen Kameraden auch als Schäfchen bekannt ist. Sie finden unter anderem 2 Kilogramm Plastiksprengstoff und eine Kalaschnikow. Der Oberstabsfeldwebel wird noch in der Kaserne festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Zu den Beschuldigungen schweigt er. Laut Generalstaatsanwaltschaft Dresden ist der Soldat dringend tatverdächtig, gegen Waffen- und Sprengstoffgesetze sowie das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. In dem Waffenversteck finden sich auch ein Schalldämpfer, Zündschnüre für den Sprengstoff sowie NS-Literatur. Mit dem Vorfall, sagt die Verteidigungsministerin später, sei endgültig eine neue Dimension von Missständen beim KSK erreicht worden. Zugleich wird bekannt, dass ein inzwischen ehemaliger Kommandosoldat im Dienstgrad eines Stabsfeldwebels als Rechtsextremist eingestuft wurde. Dem Soldaten werde eine große Nähe zur identitären Bewegung vorgeworfen, an die er auch gespendet habe, teilt das Verteidigungsministerium in einem Schreiben an Obleute des Verteidigungsausschusses des Bundestages mit. Juni 2020. Ein in Ausbildung befindlicher KSK-Hauptmann wendet sich mit einem Brandbrief an das Verteidigungsministerium. Die genaue Motivationslage des Verfassers bleibt schwer zu durchschauen. Anhand mehrerer Beispiele und mit Nennung von Namen schildert er in dem Brief allerdings detailliert eine Kultur des Wegschauens beim KSK. Rechtsextreme Umtriebe würden in der Einheit, Zitat, ignoriert oder gar toleriert. Juli 2020. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, stellt den Bericht ihrer Arbeitsgruppe Kommando Spezialkräfte vor. Der knapp einmonatigen Untersuchung zufolge sind allein beim Kommando Spezialkräfte 85.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff abhanden gekommen. Um die Dimension des Problems zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit. Als 2011 beim bisher schwersten rechtsterroristischen Anschlag nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa Anders Breivik auf der norwegischen Insel Utøya insgesamt 69 Menschen tötete, weitere 8 starben bei der Explosion einer Autobombe im Regierungsviertel von Oslo, benötigte er dafür gerade einmal 186 Patronen. Beim Oktoberfestattentat im September 1980, bei dem der Täter sich und 12 andere Menschen tötete und 213 verletzte, verwendete der Attentäter eine Bombe, die zu Teilen aus militärischem Sprengstoff bestand. Der Attentäter von Hanau, der im Februar 10 Menschen ermordete, schoss 52 Mal. Thank you. Großbritannien hat den Special Air Service, Israel den Sajaret Matkal, Russland die Spetsnaz, in den USA gibt es die Army Rangers oder die SEALs, in Pakistan die Black Storks, in Frankreich das Commando Uber. Und viele andere Nationen der Welt verfügen ebenfalls über militärische Spezialeinheiten. So auch die Bundesrepublik. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, wurde 1996 gegründet. Als Vorbild diente unter anderem der bereits zuvor erwähnte britische SAS. Dieser wiederum, im Zweiten Weltkrieg gegründet, beruft sich auf die britischen Kommandos. Bewaffnete Einheiten in geringer Stärke für Operationen auf dem von den Achsenmächten besetzten europäischen Festland. Diese Kommandos gelten als Vorgänger der heutigen Spezialeinheiten. Aber nicht die Briten haben die Spezialeinheiten erfunden. Sie erkannten lediglich als erste, welche Bedeutung einem Spezialverband für operative und strategische Einsätze für die moderne, weiträumige Gefechtsführung zukam. Die British Army bezog sich dabei auf einen ganz speziellen Spezialverband, gewissermaßen den ersten seiner Art, und diesen haben, neben Eierschneider, Braunschar Röhre, Schwimmflügel, Autobahn, Betonpumpe, Kohlenhobel, Quantentheorie und Ulbrichtkugel, die Deutschen erfunden. Die Rede ist von den Brandenburgern. Die Ursprünge der späteren Haustruppe des Amtes Auslandabwehr liegen zum einen im 1919-1920 eingerichteten Industrieschutz Oberschlesien. Diese aus der oberschlesischen Selbstschutzbewegung entstandene bewaffnete Formation hatte den Schutz der Industrie- und Verkehrsanlagen in dem von Polen beanspruchten oberschlesischen Gebiet zur Aufgabe und wurde mehrfach eingesetzt. Im Zuge der Neustrukturierung der deutschen Wehrverfassung 1935 wurde der Industrieschutz Oberschlesien als Deutsche Kompanie reaktiviert. Im Vorfeld des Polenfeldzuges, kurz vor Beginn der eigentlichen Kampfhandlungen, wurden Angehörige der Deutschen Kompanie zum Teil in polnischen Uniformen im Auftrag der Abwehr zur Besetzung verschiedener Punkte im polnischen Grenzraum eingesetzt. Zum anderen liegen die Ursprünge im 1938 entstandenen Sudetendeutschen Freikorps, im Wesentlichen einer Auffangorganisation für aus der Tschechoslowakei gekommene und dort gediente oder dienstpflichtige Sudetendeutsche, aus der die Abwehr gezielt geeignetes Personal herauszog. Zusammen mit Angehörigen der Deutschen Kompanie wurden diese ebenfalls im Vorfeld des Polenfeldzuges in Form verschiedener Kommandounternehmen eingesetzt. Die Erfolge dieser Kommandounternehmen bewogen das Amt Auslandabwehr, aus den bereits ausgebildeten und erfolgreich eingesetzten Männern eine geschlossene Einheit zu bilden. Diese wurde am 25. Oktober 1939 als Baulehrkompanie zur besonderen Verwendung 800, als Baulehrkompanie zur besonderen Verwendung 800 in Brandenburg an der Havel stationiert, wuchs durch das Heranziehen von freiwilligen Spezialisten weiter an und wurde erst als Baulehrbataillon zur besonderen Verwendung 800 und am 1. Juni 1940 schließlich zum Lehrregiment Brandenburg zur besonderen Verwendung 800. Brandenburger wurde in der Folge zum Synonym für deutsche Kommandoeinheiten. Der umgangssprachlich als Brandenburger bekannte Verband stellte eine Sonderformation der Wehrmacht dar, die unter der direkten Führung des Amtes Auslandabwehr im Oberkommando der Wehrmacht einerseits für Kommandounternehmen eingesetzt wurde und andererseits als verwaltungs- und organisationstechnische Basis der Agenten und V-Leute der Abwehr diente. Die vornehmlich aus Spezialisten verschiedener Art zusammengesetzte Formation wuchs schließlich zu einer Division an, die nach wie vor verstreut für spezielle Unternehmen eingesetzt wurde. Dabei erfolgten jedoch zunehmend militärische Einsätze in größerem Rahmen, die die Division mehr und mehr einem normalen Frontverband anglichen. Sie wurde dem Wehrmachtsführungsstab am 1. April 1943 direkt als reguläre Eingreifreserve unterstellt. Kommandoeinsätze wurden ab diesem Zeitpunkt entweder von Verbänden der Waffen-SS, dem Regiment Kurfürst oder der Frontaufklärungstruppe 2 durchgeführt, welche einen großen Teil des kommandogeschulten Personals des Sonderverbandes Brandenburg übernahmen, allein 350 Mann in die Jagdverbände der Waffen-SS. In dem 2007 erschienenen Buch Geheime Krieger behaupten die Autoren Wilhelm Walter, ehemaliger Offizier der Brandenburger, Brigadegeneral AD Reinhard Günzel, ehemaliger Kommandeur des Kommando Spezialkräfte KSK, und GSG-9-Gründer Ulrich Wegener, die Verbände der Brandenburger seien ein legendäres Vorbild für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr und deren Korpsgeist sei ein Vorbild. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad zum Thema Kommando Spezialkräfte, KSK. Reinhard Günzel, Brigadegeneral AD. 1944 geboren, trat nach seinem Abitur 1963 in die Bundeswehr ein und verfolgte die Offizierslaufbahn. Wie es eben so läuft. Zugführer, Kompaniechef, Bataillonskommandeur, zwischendurch ein wenig an der Uni Tübingen Geschichte und Philosophie studiert. 1995 Brigadekommandeur der Panzergrenadierbrigade 37. Zu dieser Brigade gehörte auch das Gebirgsjägerbataillon 571, das 1997 durch rechtsradikale Tendenzen auffiel. Darauf mahnte der damalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe Günzel 1997 ab und versetzte ihn. 1998 nahm Günzel an einem Lehrgang der NATO in Rom teil und wurde danach stellvertretender Divisionskommandeur in Hannover. Am 24. November 2000 wurde Günzel vom Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping zum Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte in Calw ernannt. Nach einer antisemitischen Rede des damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten, heutigen AfD-Mitglieds und Reserveoffiziers Martin Hohmann zum Tag der Deutschen Einheit 2003 und der darauf einsetzenden Kritik von weiten Teilen der politischen Öffentlichkeit, schrieb Günzel an Hohmann, Zitat, »Eine ausgezeichnete Ansprache, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, wie man sie mit diesem Mut zur Wahrheit und Klarheit in diesem Land nur noch selten hört und liest.« Weiter schrieb Günzel, auf offiziellem KSK-Briefpapier, mit seinen Gedanken habe Hohmann, Zitat, der Mehrheit unseres Volkes eindeutig aus der Seele gesprochen. Er forderte diesen zum Durchhalten auf. Er solle sich durch Anwürfe aus dem vorwiegend linken Lager nicht beirren lassen und mutig weiterhin Kurs halten. Hohmann war es, der dieses Lob bekannt machte, als er selbst unter Druck geriet. Und damit leitete er den Sturz des Gesinnungsgenossen Günzel ein. Verteidigungsminister Peter Struck schmiss den Brigadegeneral Günzel aus der Bundeswehr und versetzte ihn in den Ruhestand. Bei dem Brief handelt es sich laut Peter Struck um eine, Zitat, verwirrte Auffassung eines Generals, der einer noch verwirrteren Auffassung eines CDU-Abgeordneten zugestimmt hat. Laut Wikipedia ist die Bedeutung von verwirrt erstens Mangel an Ordnung, zweitens geistige Unklarheit. Nun wissen wir nicht, wie ordentlich Herr Günzel ist, aber geistig unklar ist er bestimmt nicht. Er hat schlicht eine verklärte Lanzerromantik und ein klar rechtsnationalistisches Denken, wie sein weiterer Werdegang belegt. Auf Einladung der rechten Zeitung Junge Freiheit und des Instituts für Staatspolitik, das sich als Reemtsma-Institut von rechts versteht, hielt Reinhard Günzel 2004 einen Vortrag in Berlin zum Thema Ethos des Offiziers. Im Logenhaus wurde er als Held gefeiert. Als einer, der rechts von der Mitte steht, dessen Karriere, Zitat, im Namen des Krebsgeschwürs Political Correctness zerstört wurde, wie er es nennt, der sich historische Wahrheiten nicht verbieten lassen will. Angefangen von dem Zwang, der Singularität des Holocaust unsere Präferenz zu erweisen, Zitat, es folgten diverse Vorträge vor Burschenschaften, AfD etc. 2004 erschien ein Gespräch zwischen dem rechten Götz Kubitschek und Reinhard Günzel in Buchform. Günzels bekanntestes Machwerk ist das Buch Geheime Krieger. In Zusammenarbeit mit dem GSG-9-Gründer Wegener und Ex-Brandenburger Walter. In diesem Buch sieht Günzel das KSK in Tradition der Wehrmacht-Spezialdivision Brandenburg. Die Einsätze der Brandenburger gelten in der Truppe KSK als geradezu legendär, so Günzel. Denselben Ton schlägt Herr Wegener an. So schreibt er, Kameradschaft und Korpsgeist ließen sich vor allem bei den Brandenburgern studieren. Der dritte im Bunde, Ex-Brandenburger Walter und zeitweiliger Stabschef des SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny meint, die Kampfweise der Einheit sei von, Zitat, List und Tücke geprägt und die meisten Einsätze seien nicht vom damaligen Völkerrecht gedeckt gewesen. Schon 2007 sieht der SPD-Abgeordnete im Bundestagsverteidigungsausschuss Bartels möglichen Handlungsbedarf. Zitat, wenn das Bild des KSK, das in dem Buch gezeichnet wird, annähernd richtig wäre, dann gäbe es in den Heeresspezialkräften einiges zu korrigieren. Günzels Elitekämpfer seien offenbar voller Dünkel gegenüber der verweichlichten Welt der Zivilisten wie auch gegenüber der Restbundeswehr. Nach Meinung Günzels ist eine Armee, die sich nicht aus nationalen Wurzeln speist, eine unglückliche Konstruktion. Der Ex-General stellt die Frage, wenn man aber weder patriotisch noch soldatisch sein darf, was bleibt dann noch übrig? Ja, was? Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama? Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, so dumm um zu verstehen, wovon du erzählt hast. Wollten sie die Wahrheit rauben und dich einsperren in ihren Kaktusgarten, konnten sie damit nicht warten. Was hat dich bloß, was hat dich bloß, was hat dich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Kannst du nicht richtig laufen? Oder was lief schief? Und sitzt die Wunde tief in deinen Männern? Kannst du dich nicht erinnern? Bist du nicht immer noch, Gott weiß wie, privilegiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Was hat dich bloß so ruiniert, dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben? Was hat dich bloß so ruiniert? Und dann der Kaktusgarten, konnten sie nicht warten. Was hat dich bloß so ruiniert? Was ging voran? Was was wissen wir, aka die gut informierte Öffentlichkeit, über Tun und Lassen des KSK nach seiner Gründung? Der erste bekannte Einsatz fand im Juni 1998 in Bosnien-Herzegowina statt. Als KSK-Soldaten zusammen mit französischen Truppen einen wegen Kriegsverbrechens gesuchten bosnischen Serben festnahmen, der an den Internationalen Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien überstellt wurde. Aus den nächsten Jahren wurden drei weitere ähnliche Einsätze bekannt. Ab 2001 wurde das KSK in Afghanistan eingesetzt. Auch hier gibt es kaum Informationen darüber, was das KSK dort konkret tat. Die wenigen Informationen, die es gibt, könnt ihr, liebe HörerInnen, dem ausführlichen Wikipedia-Artikel über das Kommando Spezialkräfte entnehmen. Am 7.12.2004 verlieh George W. Bush dem KSK die Navy Presidential Unit Citation für, Zitat, außerordentlichen Mut, Einfallsreichtum und aggressiven Kampfgeist im Gefecht gegen einen gut ausgestatteten, gut ausgebildeten und heimtückischen terroristischen Feind. Das ist doch wenigstens etwas. Vermutlich das erste Mal, dass eine deutsche militärische Formation vom amerikanischen Präsidenten ausgezeichnet wurde, wenn nicht überhaupt von Fremden, die nicht mit Waffengewalt dazu gezwungen wurden. Kaum Licht in das Dunkel brachte auch der unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagende Untersuchungsausschuss zum Thema Misshandlungsvorwurf des ehemaligen Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz gegenüber Angehörigen des Kommando Spezialkräfte im US-Gefangenenlager Kandahar, Afghanistan. Murat Kurnaz wurde Ende 2001 von US-Kräften festgenommen und als mutmaßlicher Taliban-Kämpfer zunächst in Afghanistan eingesperrt und unter Einsatz von Folter verhört, nach seiner Aussage auch von Angehörigen des Kommando Spezialkräfte. Auch in den folgenden Jahren gab es kaum Informationen über das Wirken des KSK in Afghanistan, abgesehen von der offiziellen Mitteilung des Todes eines Soldaten während einer bewaffneten Auseinandersetzung. Informationen über das KSK an anderen Orten im Ausland sind ebenso dürftig wie an dem Standort in Calw, einer Kleinstadt im tiefen Baden-Württemberg. Hier ist das Kommando Spezialkräfte seit seiner Gründung stationiert als Nachfolgetruppe der vorher dort ansässigen Luftlandebrigade 25. Diese gelangte 1963 zu Unruhm, als ein Rekrut in einer ihrer Ausbildungskompanien im benachbarten Nagold bei einem Gewaltmarsch im Rahmen der Ausbildung starb. Bereits zuvor war die Kompanie durch brutale Disziplinierungsmethoden durch die später als Schleifer von Nagold bekannt gewordenen Ausbilder aufgefallen, was aber zunächst auf geringes öffentliches Interesse stieß. Die Ausbildungskompanie wurde daraufhin aufgelöst. Wie dem Schwarzwaldboten, dem Calver Regionalblatt, zu entnehmen ist, fällt das KSK vor allem durch ruhestörenden Lärm auf, der immer wieder beklagt wird. Nicht auf Gegenliebe stieß vor Ort der Plan, ein weiteres Übungsgelände zu errichten, um dort Fallschirmabsprünge zu üben. Im Militärjargon Absetzgelände genannt. Ein Bürgerentscheid in der betroffenen Gemeinde endete mit einer klaren Ablehnung, womit das Projekt jedoch nicht vom Tisch war. Der Streit wurde auf lokalpolitischer Ebene heftig geführt und ist bis heute nicht beendet. Zur Ehrenrettung des Schwarzwälder Boten sei angemerkt, dass auch die rechten Umtriebe beim Kommando Spezialkräfte häufiges Thema sind. Man macht sich Sorgen über den Ruf der Region und legt Wert auf die Feststellung, dass es sich um ein Problem des KSK und nicht der Region handle. Schließlich, so wird der Oberbürgermeister zitiert, sei nicht einmal die AfD im Stadtrat. Dafür, dass Calw dem Militär eng verbunden ist, spricht nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung des Stützpunktes für die Stadt, sondern auch die militärische Vergangenheit des Oberbürgermeisters, selbst ein ehemaliger Berufssoldat. Aber auch hier bleibt eine Erkenntnis: wir wissen so gut wie nichts. Eins steht allerdings fest: was auch immer das KSK tut, eine Geiselbefreiung hat es nie durchgeführt. Bank greasy notes. From the east with them beats that be thorough. Got the solar gravitation, so I'm bound to pull it. I gets down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control means using both hands in my land. Yeah. Where it's all about the cautious living. Migrating to a higher form of consequence. Compliments. A struggling that shouldn't be notable. Man, every word I say should be a hip-hop quote. I'm sick of bitches shaking asses. I'm sick of talking about blood. Sick of Versace glasses. Sick of slang. Sick of half-ass award shows. Sick of name brand clothes. Sick of R&B bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, which brings sickness to blacks. Sick of swole head rappers with they sickening raps. Claps and gaps, making a whole sick world collapse. The facts are getting sicker, even sicker perhaps. I stick a bush to make a bundle to escape the synapse. Man, life can get all up in your ass, baby. You better work it out. Now let me tell you what it's all about. A skin not considered equal. A meteor has more right than my people who be wasting time screaming who they've hated. That's why the native tongues has officially been reinstated. Stakes is high. We talking about vibration. Stakes is high. Y'all know them stakes is high. When we dealing with them. Vibration. Stakes is high. Man, hey, yo, stakes is what high. About that love? Yo, it's about love of cars, love of funds, loving to love mad sex, loving to love guns, love for opposite, love for fame and wealth. Love for the fact of no longer loving yourself, kid. We living in them days of the man-made ways where every aspect is vivid. Word. These brothers no longer talk shit. Hey, yo, these niggas live it. About to give it to you 24/7 on the microphone. Plug one, translating the zone. One, no offense to a player, but yo, I don't play. And if you take offense, fuck it, got to be that way. JD Dub, show up? Your love. What's what you up? Got to What's say? Up? I say G's and make you take it out of high regard. And niggas dying for it nowadays ain't hard. Investing in fantasies and not God. What? Welcome to reality, see times is hard. People try to snatch the credit but can't claim the card. Showing out in videos saying they co-star. Hey, yo, see bye. Shit like that'll make your mama cry. Better watch the way you spend it cause the stakes is high. You know them stakes is high when you're dealing with the stakes is high. Check it. I think that smiling in public is against the law. What? Cause love don't get you through life no more. It's who you know and how you, son. And how you getting in and who the man holding you, yo. And how was the skins and how high, yo, what up, how? I heard you caught a body. Seemed like every man and woman shared a life with John Gotti. But they ain't organized. Mixing crimes with life enzymes. Taking the big scout route and niggas no doubt. Better than they know they daughters and they sons. Yo, people go through pain and still don't gain positive contact. Just like my main man who got others cleaning up his physical influence. His mind got congested, he got the non-influent. Neighborhoods are now hoods, cause nobody's neighbors, just animals surviving with that animal behavior under eye. We'll be rhyming from dark to light sky. Experiments where needles and skin connect. No wonder where we live is called the projects. When the mistakes is high, you damn sure try to do anything to get the piece of the pie. Electrify, even die for the cash, but at last you be out, even though you're wanting more. Issue was closed like an elevator door, but soon we open once we get to the next What's floor with the vibe? Come on. Vibration. Yeah. Stakes is high. You know the stakes is high. We're dealing with the vibe. Liebe ZuhörerInnen, wir nähern uns dem Ende der heutigen Sendung und stellen abschließend mit der Jungle World vom 9. Juli 2020 fest. Es wäre fahrlässig, wenn man Probleme nur beim KSK und dort nur auf die zweite Kompanie begrenzt sehe. Extrem rechte Vorfälle ereignen sich seit Jahren in der gesamten Bundeswehr. So war ein Soldat, Mitglied der Neonazi-Chatgruppe Nordadler, gegen deren Mitglieder wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird und die Bundesminister Horst Seehofer im Juni verbot. Ein anderer Soldat war 2019 Zeuge und Verdächtiger im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen die rechtsterroristische Organisation Revolution Chemnitz. Hinzu kommen Dutzende antisemitische, rassistische und neonazistische Vorfälle allein im Jahr 2019. Dazu die Verluste ganzer Waffenkisten voll mit automatischen Gewehren sowie Zehntausender Schuss Munition in den vergangenen Jahren. Nicht nur die Waffenkammern des KSK, die gesamte Bundeswehr muss einer Generalinventur unterzogen werden. Nicht allein, um herauszufinden, wie viele Kriegswaffen fehlen, sondern vor allem, um das Ausmaß der extremen rechten Umtriebe in der Truppe zu erkennen. Das wäre eine ganz schlechte Verknüpfung, Rechtsextremismus mit Munition, so wie wir sie bei den festgenommenen Soldaten gefunden haben. Das gilt es zu vermeiden. Auch wenn man es kaum glauben mag, hat unsere heutige Musikauswahl einen Bezug zum heutigen Sendethema Kommando Spezialkräfte. Na, wer weiß es? Wir spielten Belle and Sebastian, Modest Mouse, Cat Power, Tortoise, Die Sterne und De La Soul. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.